Es geht gut los mit der neuen, bald wohl verstaatlichten Hypo-Real Estate. Sie verfällt in alte Fehler. Transparenz scheint nicht gefragt. Jedenfalls dürfen Hörfunk- und Fernsehjournalisten noch nicht einmal von den Hauptversammlungsreden des Aufsichtsrats und des Vorstandsvorsitzenden heute Mitschnitte anfertigen, um sie als Zitate in ihre Berichte einzufügen. Die Tagesordnung wird dennoch durchgezogen. Und auf der Tagesordnung steht die Verstaatlichung der Bank. In einem öffentlichen Angebot hatte der Bund schon bis Anfang Mai 47% der Aktien aufgekauft. Er hätte gerne 50% gehabt, um ganz sicher zu gehen. Aber da nie alle Aktionäre zur Hauptversammlung kommen, dürften 47% aller Stimmen für eine Mehrheit der anwesenden Stimmen genügen. Was der Bankenrettungsfonds SOFIN nun vorhat, hatte der Vorstandsvorsitzende der Bank, Axel Wiehand, Anfang Mai in einer Telefonkonferenz mitgeteilt. Der nächste Schritt ist eine außerordentliche Hauptversammlung am 2. Juni, wo das Kapital der Bank deutlich erhöht werden soll, damit der staatliche Rettungsfonds SOFIN mindestens 90% des Kapitals erhält. So plant er es jedenfalls. Das soll heute auf der außerordentlichen Hauptversammlung in der Münchner Messe geschehen. Bei dem Aktionärstreffen will sich der Bund eine Kapitalerhöhung von bis zu 5,6 Milliarden Euro genehmigen lassen. Vom Kauf der neuen Aktien sollen alle anderen Aktionäre ausgeschlossen sein. Der Bund wäre also einziger Käufer und sicherte sich somit eine Mehrheit von mindestens 90% an der Hypo Real Estate. Damit kann er dann die restlichen Aktionäre ohne größere juristische Probleme durch ein sogenanntes Squeeze-Out herausdrängen, ihnen also gegen Entschädigung die Aktien abnehmen. Das wollen aber offenbar viele nicht, deshalb wird mit einer turbulenten Hauptversammlung gerechnet. Nicht nur der Großinvestor J.C. Flowers, der rund 14% der bisherigen Stimmen vertritt, lehnt die alleinige Kapitalerhöhung durch den Bund ab. Auch die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK wird dagegen stimmen. Ihr Frankfurter Repräsentant Lothar Gries zu den Gründen. Es gibt vorwiegend zwei Gründe. Zum einen gibt es prinzipielle Gründe. Aktionäre, die sagen, wir leben in einem marktwirtschaftlichen Rechtssystem und in einem solchen Rechtssystem wäre es ein Super-GAU, wenn der Staat Aktionäre zwangsenteignet. Das wird er ja tun wahrscheinlich. Und zum anderen ist das Argument, dass man sagt, dass die Kredite bzw. die Wertpapiere der Hypo Real Estate sind nicht alle toxisch oder faul, die sind nicht alle wertlos, sondern die Bank hat ein Refinanzierungsproblem gehabt. Sie hat langfristige Anlagen kurzfristig refinanziert, das ging nicht mehr, aber die Wertpapiere sind nicht alle wertlos und deswegen spekulieren sicher einige Aktionäre auch darauf, dass die Bank in einigen Jahren wieder an Wert gewinnen wird und daran wollen sie dann auch entsprechend partizipieren. Die Aktionäre der Hypo Real Estate haben rund 90% ihres Einsatzes verloren in den vergangenen 12 Monaten. Es wären 100% gewesen, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre. Das sehen die Altaktionäre auch. Grundsätzlich begrüßen wir die Rettungsaktion des Staates. Ein Zusammenbruch der Hypo Real Estate hätte wahrscheinlich gesamtwirtschaftlich höhere Kosten verursacht, als die derzeitige Rettungsaktion den Steuerzahler womöglich kosten wird. Aber noch einmal, der Staat sollte sich so verhalten wie alle anderen Aktionäre auch. Und dazu gibt es keinen Grund, Altaktionäre, die dabei bleiben wollen, aus welchen Gründen auch immer, herauszudrängen. Die Schwierigkeiten der Hypo Real Estate erklären sich so. Sie und vor allem die Tochter Depfer Bank hatten langlaufende Kredite ausgereicht, sie aber nicht risikoarm mit langlaufenden Anleihen refinanziert, sondern mit immer wieder neuen Kurzläufern. Das war anfangs billiger, steigerte also den Gewinn der Banken. Doch in der Finanzkrise wurde kurzfristiges Geld teuer, wenn es überhaupt welches gab. So liefen nicht nur Verluste auf, die Bank drohte sogar zahlungsunfähig zu werden. Und das hätte den wichtigen Pfandbriefmarkt womöglich gefährdet. Die Hypo Real Estate hat daran einen Marktanteil von 15%. Lebensversicherungen und Pensionskassen haben viel Geld in dieser Wertpapiergattung angelegt. Das will niemand gefährden. Es gibt aber auch diese These. Wenn im Hypotheken- und Pfandbriefgeschäft wirklich die Vorschriften eingehalten wurden, wenn also Häuser und Grundstücke nicht überschuldet wurden und die dafür ausgegebenen Pfandbriefe also werthaltig seien, dann könne in einer Insolvenz nichts passieren. Warum also Angst vor einer Insolvenz? Seit der Pleite der Bank Lehman Brothers wird diese Frage kaum mehr gestellt.